die Zukunft des deutschen Volkes. Denn wir selbst, dieses deutsche Volk, ein Vorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auf Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Das Wandelmoderator, das wird denn die eigene Fackel sein. Was möchten die damals von der Vor? Das wird euch wohl niemand wieder sein. Wollt an das übliche Gestalten zum Kauf einer Droge ein. Und unser Wandelmoderator, das ist jetzt an der Schmiererei. Berliner Land ist eure Stadt und unser Vaterland. Wir haben all die neuen Werte satt und das hier, es ist das Land. Auf Latte Maria! Das Kreuzberg von damals eine Reise wert, ein Wasserball im Herbst der Stadt. Die Menschen dort, die legten unbeschwert, das Wein, das sie betrogen hat. Doch heute, was mit Mädels schön und jung, gibt es keine Fuß hinein. Der Kreuzberg ist jetzt eine Rüstung, der König ist ein Jürgenschwein. Doch Berliner Land ist eure Stadt und unser Vaterland. Wir haben all die neuen Werte satt. Und das hier, es ist erkannt, auf Santa Maria! Durch die Straßen dieser schönen Stadt, da fliegt ein Feuersturm. Blaue Augen können sich nicht satt, getrieben von der rote Mond. Doch heute sind die Straßen kalt und leer, ich wünsch, es wäre wie es war. Deutschland machen wir schon lang nicht mehr, der Sturm ist jetzt die Antifa. Doch Berliner, das ist eure Stadt und unser Vaterland. Wir haben all die neue Werte satt und das hier, es ist der Kant. Auf Santa Maria!